Ihr könnt euer Bewusstsein dafür benutzen, zu entscheiden, eine bestimmte Fertigkeit zu erlangen, von der ihr annehmt, dass sie im Kontext eures beruflichen und persönlichen Lebens nützlich sein wird. Mit Hilfe unserer Modelle könnt ihr diese Fertigkeit einüben. Nachdem ihr sie einige Zeit bewusst eingeübt habt, könnt ihr dieser Fertigkeit erlauben, unbewusst zu funktionieren. Ihr alle musstet sämtliche Fertigkeiten, die zum Autofahren gehören, bewusst einüben. Heute könnt ihr eine lange Strecke fahren, ohne euch nur einer von ihnen bewusst zu sein. Es sei denn, eine bestimmte einzigartige Situation erfordert eure Aufmerksamkeit. Eines der systematischen Dinge, die Erikson, Satir und eine Menge anderer effektiver Therapeuten tun, ist es, unbewusst mitzubekommen, wie die Person denkt, mit der sie sprechen, und diese Informationen auf unzählige verschiedene Arten zu nutzen. Zum Beispiel als Klient von Virginia könnte ich sagen, also Virginia, wissen Sie, es war alles sehr schwer, wissen Sie, nämlich, also meine Frau wurde von einer Schnecke überrannt und, also ich habe 4 Kinder und 2 von ihnen sind Gangster und ich glaube, es kann sein, dass ich etwas falsch gemacht habe, aber ich kriege überhaupt nicht in den Griff, was es war. Ich weiß nicht, ob ihr jemals die Gelegenheit hattet, Virginia arbeiten zu sehen. Sie arbeitet jedenfalls sehr faszinierend. Was sie tut, ist sehr magisch, obwohl ich glaube, dass die Magie eine Struktur hat und euch allen verfügbar ist. Eines, was sie in ihrer Reaktion darauf tun würde, wäre, dem Klienten in seinem Modell der Welt zu begegnen, indem sie etwa Folgendes sagen würde. Ich verstehe, dass Sie eine gewisse Last auf sich fühlen. Und dass diese Art von Gefühlen, die Sie in Ihrem Körper spüren, nicht gerade etwas ist, was Sie als Mensch sich wünschen. Da haben Sie andere Hoffnungen. Es ist im Grunde egal, was sie sagt, solange sie die gleiche Art von Worten und Intonationsmustern benutzt. Wenn derselbe Klient zu einem anderen Therapeuten gehen müsste, könnte der Dialog so ablaufen. Also wissen Sie, Dr. Bendler, das sind alles sehr harte Sachen in meinem Leben. Wissen Sie, es ist, als könnte ich es nicht richtig packen. Also, ich sehe das, Mr. Grinder. Ich habe das Gefühl, als hätte ich etwas falsch gemacht mit meinen Kindern. Ich weiß nicht, was es ist. Wissen Sie, und ich dachte, vielleicht können Sie mir helfen, es zu begreifen. Sicher. Ich sehe jetzt, was es ist, worüber Sie sprechen. Lassen Sie uns noch einmal genauer hinsehen und versuchen Sie mir, Ihre spezielle Sicht der Dinge zu geben. Erzählen Sie mir, wie sehen Sie Ihre Situation im Moment? Also wissen Sie, ich habe das Gefühl, ich kriege die Sache überhaupt nicht in den Griff. Ach ja, ich sehe. Mir ist wichtig, wie farbig Ihre Beschreibung ist. Mir ist wichtig, dass wir uns gemeinsam angucken, wie es am Ende des Weges aussieht, den wir zusammen zurücklegen werden. Wissen Sie, ich versuche Ihnen zu sagen, dass es in meinem Leben eine Menge Unebenheiten und scharfer Kanten gibt, und ich versuche, einen Weg zu finden. Es sieht wie ein Trümmerfeld aus, nach Ihrer Beschreibung zumindest. Es sind nicht gerade sehr freundliche Farben. Ihr sitzt hier und lacht. Aber wir können es gar nicht genug übertreiben, um es so hinzukriegen, wie wir es im wirklichen Leben gehört haben. Wir haben eine Menge Zeit damit verbracht, in psychiatrischen Kliniken professionelle Kommunikatoren zu begleiten. Es ist sehr deprimierend. Uns ist aufgefallen, dass viele Therapeuten in der gleichen Art daneben treffen, wie wir das gerade demonstriert haben. Wir kommen aus Kalifornien und da draußen wird die ganze Welt von elektronischen Firmen regiert. Wir haben eine Menge Leute, die Ingenieure genannt werden. Und Ingenieure müssen typischerweise an einem bestimmten Punkt in Therapie gehen. Es ist eine Regel. Ich weiß nicht warum. Sie kommen in die Therapie und gewöhnlich sagen sie alle das Gleiche wie etwa... Also wissen Sie, lange Zeit konnte ich sehen, wie ich tatsächlich aufstieg und erfolgreich wurde. Und dann plötzlich, wissen Sie, als ich beinahe ganz oben war, habe ich mich einmal umgeschaut und mein Leben sah leer aus. Können Sie sich das vorstellen? Ich meine, können Sie sich ein Bild davon machen, was das für einen Mann meines Alters bedeutet? Nun, ich fange an, ein Empfinden für das Wesentliche dieser Gefühle zu bekommen, die Sie haben und die Sie ändern möchten. Einen Moment bitte, denn worum es mir geht, ist zu versuchen, Ihnen meine Sicht der ganzen Angelegenheit zu vermitteln. Und wissen Sie, ich habe das Gefühl, dies ist jetzt sehr wichtig. Und ich weiß, dass eine Menge Leute eine Menge Probleme haben. Aber worum es mir geht, ist Ihnen eine ganz klare Vorstellung davon zu geben, was, wie ich es sehe, das Problem ist, damit Sie dann also, damit Sie mir zeigen können, so Bild für Bild in Zeitlupe, was ich wissen muss, um aus diesen Schwierigkeiten herauszufinden. Denn ganz offen, ich könnte deshalb sehr depressiv werden. Ich meine, können Sie sich vorstellen, wie das aussehen würde? Ich habe das Gefühl, das ist sehr wichtig. Sie haben jetzt einige Punkte angesprochen, von denen ich das Gefühl habe, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen müssen. Und es ist nur eine Frage der Auswahl, wo wir eingreifen und anfangen, damit zu arbeiten, auf angenehme und auch tatkräftige Weise. Was ich gern hätte, ist Ihre Sichtweise. Nun, ich möchte nicht, dass Sie irgendeines dieser Gefühle vermeiden. Machen Sie weiter und lassen Sie sie hochkommen und scheren Sie sich nicht um die Bilder, die Sie damit verbinden. Ich sehe nicht, dass uns das irgendwie weiterbringt. Ich fühle, wir haben jetzt einen wunden Punkt in der Beziehung getroffen. Sind Sie bereit, über Ihren Widerstand zu sprechen? Habt ihr zufällig irgendwelche Muster in diesen Dialogen bemerkt? Wir haben Therapeuten beobachtet, die das 2 oder 3 Tage lang machten. Und wir merkten, dass es Satir genau umgekehrt machte. Sie passte sich dem Klienten an. Die meisten Therapeuten jedoch tun es nicht. Wir haben einen merkwürdigen Wesenszug an Menschen bemerkt. Wenn sie irgendetwas finden, was sie tun können und es funktioniert nicht, tun sie es wieder. B.F. Skinner hatte eine Gruppe von Studenten, die eine Menge Forschung gemacht hat mit Ratten und Labyrinthen. Und eines Tages fragte sie jemand, was ist der wirkliche Unterschied zwischen einer Ratte und einem Menschen? Nun, die Behavioristen, nicht gerade sehr beobachtungsfreudig, entschieden, dass sie experimentieren müssten, um es herauszufinden. Sie bauten ein riesiges Labyrinth, maßstabsgerecht vergrößert für Menschen. Sie nahmen eine Kontrollgruppe bestehend aus Ratten, brachten ihnen bei, ein kleines Labyrinth zu bewältigen, um Käse zu bekommen. Und sie nahmen die Menschen und brachten ihnen bei, das große Labyrinth zu bewältigen, um 5-Dollar-Noten zu bekommen. Sie bekamen keine wirklich signifikante Differenz. Es gab kleine Variationen in den Daten. Und auf dem 95-prozentigen Wahrscheinlichkeitsniveau entdeckten sie einige signifikante Differenzen bezüglich der Anzahl der Versuche, das Kriterium zu erreichen oder so ähnlich. Die Menschen konnten etwas besser lernen, das Labyrinth zu bewältigen. Sie waren etwas schneller als die Ratten. Die wirklich interessanten Daten erhielten sie, als sie den Löschungsteil durchführten. Sie entfernten die 5-Dollar-Noten und den Käse und nach einer gewissen Anzahl von Versuchen hörten die Ratten auf, das Labyrinth zu durchlaufen. Die Menschen jedoch hörten niemals auf. Sie sind immer noch dort. Nachts brechen sie in das Laboratorium ein. In den meisten Disziplinen besteht eine der Arbeitsweisen, die einen Bereich erlauben, zu wachsen und sich kontinuierlich mit rapider Zuwachsrate zu entwickeln, in folgender Regel. Wenn das, was du tust, nicht funktioniert, tue etwas anderes. Wenn du zum Beispiel ein Ingenieur bist und du hast eine Rakete bis zur Startbereitschaft vorbereitet und du drückst dann auf den Knopf und sie startet nicht, änderst du dein Verhalten, um herauszufinden, was du tun musst, um bestimmte Veränderungen zur Überwindung der Schwerkraft bewerkstelligen zu können. Wenn man jedoch im Bereich der Psychotherapie einer Situation begegnet, in der die Rakete nicht startet, so gibt es dafür eine besondere Bezeichnung. Man sagt, man habe einen resistenten Klienten. Man nimmt die Tatsache hin, dass das, was man tut, nicht funktioniert und schiebt die Schuld dafür dem Klienten zu. Dadurch entledigt man sich der Verpflichtung, sein eigenes Verhalten zu ändern. Oder man hat eine etwas humanistischere Einstellung und hat einen eigenen Anteil an der Schuld des Versagens. Oder man sagt, er war noch nicht bereit. Ein weiteres Problem ist, dass im Bereich der Psychotherapie fortwährend die gleichen Dinge entwickelt werden. Was Fritz tat und was Virginia tut, ist schon vorher gemacht worden. Die Konzepte, die in der Transaktionsanalyse TA benutzt werden, Neuentscheidung zum Beispiel, sind schon vorhanden in Freuds Arbeiten. Das Interessante ist, dass in der Psychotherapie das Wissen nicht weitergegeben wird. Als die Menschen lernten zu lesen und zu schreiben und anderen etwas mitzuteilen, beschleunigte sich ihre Entwicklung durch dieses mitgeteilte Wissen. Wenn wir jemandem Elektronik beibringen, dann üben wir mit ihm alle die Dinge, die schon entdeckt worden sind, sodass er weitermachen und neue Dinge entdecken kann. Was jedoch in der Psychotherapie geschieht, ist, dass wir die Leute stattdessen zur Universität schicken und dann, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, müssen sie lernen, wie man Therapie macht. Nicht nur, dass sie lernen müssen, Therapie zu machen, sondern es gibt keine Möglichkeit zu lernen, wie man Therapie macht. Also was machen wir? Wir geben ihnen Klienten und wir nennen das, was wir tun, private Praxis, damit sie privat üben können. In der Linguistik gibt es eine Besonderheit, genannt Nominalisierung. Nominalisierung ist, wenn man einen Prozess nimmt und ihn als ein Ereignis oder als ein Ding beschreibt. Auf diese Art kann man die Leute um einen herum ausgesprochen konfus machen. Und auch sich selbst. Es sei denn, man denkt daran, dass es sich eher um eine Repräsentation handelt, als um eine Erfahrung. Die Nominalisierung kann auch positiv angewandt werden. Wenn man zufällig eine Regierung ist, kann man mit Nominalisierungen wie nationale Sicherheit die Leute dazu bringen, sich um solche Worte Sorgen zu machen. Unser Präsident flog nach Ägypten und tauschte das Wort unerlässlich gegen das Wort wünschenswert aus. Und plötzlich waren wir wieder Freunde mit Ägypten. Alles, was er machte, war ein Wort auszutauschen. Das ist die Magie der Worte. Das Wort Widerstand ist auch eine Nominalisierung. Es beschreibt einen Prozess wie ein Ding, ohne etwas darüber zu sagen, wie er abläuft. Der ernsthafte, bemühte, authentische Therapeut im letzten Dialog würde den Klienten als gefühllos und insensitiv beschreiben, so total ohne Kontakt zu seinen Gefühlen, dass er nicht effektiv mit ihm kommunizieren könnte. Dieser Klient wäre wirklich im Widerstand. Und der Klient würde weggehen und sich nach einem anderen Therapeuten umsehen, denn dieser Therapeut bräuchte wirklich eine Brille. Er hätte tatsächlich nicht die Spur eines Durchblicks. Er schaffte es letztlich nicht, sich mit ihm die Schwierigkeiten anzusehen. Und natürlich hätten sie beide recht. Nun, gibt es irgendjemand hier, der noch nicht die Muster identifiziert hat, über die wir gerade sprechen? Es sind nämlich diejenigen, mit denen wir angefangen haben. Frau, in dem letzten Dialog benutzte der Klient visuelle Worte, wie schauen, sehen, zeigen, Fokus, Perspektive. Und der Therapeut benutzte Worte des Fühlens wie begreifen, handhaben, fühlen, weich, rau. Richtig. Und es gibt auch einige Leute, die in erster Linie auditive Worte benutzen. Ich höre, was du sagst. Das klingt überzeugend. Dem kann ich zustimmen, etc. Uns ist aufgefallen, dass verschiedene Leute tatsächlich verschieden denken und dass diese Unterschiede mit den drei Hauptsinnen korrespondieren, sehen, hören und fühlen, was wir Kinästhetik nennen. Wenn ihr einen ersten Kontakt mit jemandem herstellt, so wird er wahrscheinlich in einem dieser drei wichtigsten Repräsentationssysteme denken. Innerlich wird er entweder visuelle Vorstellungen erzeugen, Gefühle haben, mit sich selbst sprechen und Geräusche bzw. Klänge hören? Eine der Möglichkeiten, sie zu erkennen, besteht darin, auf die Art der Prozessworte, die Prädikate, Verben, Adverbien, Adjektive zu hören, die er benutzt, um seine Erfahrungen zu beschreiben. Wenn man dieser Information Beachtung schenkt, kann man sein eigenes Verhalten steuern, um die Reaktionen zu bekommen, die man möchte. Möchte man guten Rapport bekommen, so kann man beim Sprechen die gleiche Art von Prädikaten benutzen, die der andere benutzt. Möchte man die andere Person verschrecken, so kann man absichtlich in den Prädikaten daneben treffen, so wie wir es vorhin in den Klient-Therapeut-Dialogen taten. Lasst mich etwas darüber sagen, wie Sprache funktioniert. Wenn ich dich ansehe und dich frage, sitzt du bequem, so kannst du mir darauf antworten. Die Voraussetzung dafür, angemessen auf meine Frage zu antworten, ist, dass du die Worte verstehst, die ich benutze. Weißt du, wie du das Wort bequem zum Beispiel verstehst? Frau, physisch. Du verstehst es physisch. Du empfindest eine charakteristische Veränderung in deinem Körper. Dieser Wechsel in deinem Gefühlszustand ist unterschiedlich von zum Beispiel erschrocken. Das wäre eine andere Reaktion. Sie empfindet eine Veränderung in ihrem Körper und das ist ein Weg, die Bedeutung des Wortes bequem zu verstehen. Hat noch jemand gemerkt, wie er es versteht? Einige von euch haben visuelle Vorstellungen von sich selbst in einer bequemen Lage, in einer Hängematte liegend oder im Gras in der Sonne. Und es kann sein, dass ein paar von euch sogar die Geräusche hören, die sie mit bequem verbinden, das Plätschern eines Baches oder das Rascheln von Blättern im Wind. Um zu verstehen, was ich euch sage, müsst ihr die Worte nehmen, die nichts anderes sind als künstliche Etiketten für Teile eurer persönlichen Geschichte und euch dann ihre Bedeutung zugänglich machen. Das heißt, ihr müsst Zugang finden zu visuellen Vorstellungen, zu Gefühlen oder zu Geräuschen, die für euch die Bedeutung des Wortes bequem sind. Das ist eine vereinfachte Vorstellung darüber, wie Sprache funktioniert. Wir nennen diesen Prozess transderivationale Suche. Die Worte sind Auslöser, die dazu tendieren, bestimmte Teile eurer Erfahrung ins Bewusstsein zu bringen und andere Teile nicht. Eskimos haben etwa 70 Wörter für Schnee. Nun bedeutet das, dass Menschen, die in einem Volk mit dem Namen Eskimos aufgewachsen sind, einen anderen Sinnesapparat haben als wir? Nein. Ich verstehe Sprache als das akkumulierte Wissen einer Gruppe von Menschen. Aus der potenziell unendlichen Menge sensorischer Erfahrungen selektiert die Sprache diejenigen Dinge, die sich in der Erfahrung der Menschen, die die Sprache entwickeln, wiederholen und von denen sie herausgefunden haben, dass es nützlich ist, sich mit ihnen bewusst zu befassen. Es ist nicht überraschend, dass die Eskimos ungefähr 70 Worte für Schnee haben, wenn man bedenkt, wo sie leben und welche Aufgabe sie zu bewältigen haben. Für sie ist das Überleben eng verbunden mit dem Schnee. Und deshalb machen sie sehr feine Unterscheidungen. Skifreunde haben auch verschiedene Worte für verschiedene Schneearten. Aldous Huxley sagt in seinem Buch »Die Pforten der Wahrnehmung«: »Wenn wir eine Sprache lernen, sind wir die Erben des Wissens der Menschen, die vor uns da waren. In diesem Sinne sind wir genauso die Opfer. Aus der unbegrenzten Menge möglicher Erfahrungen haben nur ganz bestimmte einen Namen bekommen, sind mit Worten gekennzeichnet und binden auf diese Weise hervorgehoben unsere Aufmerksamkeit. Gleichermaßen valide, möglicherweise sogar spannendere und nützlichere Erfahrungen auf der sensorischen Ebene, die unbenannt blieben, dringen typischerweise nicht in unser Bewusstsein. Es gibt immer einen Informationsverlust zwischen primärer und sekundärer Repräsentation. Es gibt einen Unterschied zwischen deiner Erfahrung und der Art, wie du sie repräsentierst. Die Repräsentation von Erfahrung mit Hilfe von Worten ist eine der eher mittelbaren Möglichkeiten. Wenn ich zu dir sage, dieser bestimmte Tisch, der hier steht, trägt ein teilweise mit Wasser gefülltes Glas auf seiner Platte, so biete ich dir damit eine Reihe von Worten an, künstliche Symbole. Wir beide können in dieser Aussage übereinstimmen oder auch nicht, denn ich wende mich direkt an deine sensorische Erfahrung. Angenommen, ich würde Worte benutzen, die keine direkten sensorischen Bezüge haben, so besteht für dich die einzige Möglichkeit, sie zu verstehen, darin, ein Gegenstück in deiner vergangenen Erfahrung zu finden, es sei denn, du verfügst über ein Programm, mit dessen Hilfe du mehr sinnesbezogene Beschreibungen fordern kannst. Deine Erfahrung wird sich mit meiner in dem Ausmaße decken, in dem wir eine gemeinsame Kultur teilen, also einen gemeinsamen Hintergrund haben. Die Worte, die wir in einem Gespräch mit einem Menschen benutzen, müssen bezogen werden auf sein Modell der Welt. So bezeichnet das Wort Rapport für einen Menschen im Ghetto, für einen weißen Bürger der Mittelklasse und für ein Mitglied einer der 100 ersten Familien dieses Landes ganz, ganz unterschiedliche Phänomene. Die Illusion, dass Menschen sich verstehen, wenn sie fähig sind, die gleichen Worte zu wiederholen, ist sehr verbreitet. Aber da diese Worte internal unterschiedliche Erfahrungen abrufen, was sie auch müssen, wird es immer einen Unterschied in der Bedeutung geben. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Wort und der Erfahrung. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen meiner korrespondierenden Erfahrung und deiner mit dem gleichen Wort korrespondierenden Erfahrung. Ich denke, es ist sehr angebracht, wenn ihr in euren Therapien davon ausgeht, dass der Klient mit der Illusion kommt, ihr würdet verstehen, was er verbal mitteilt. Ich warne euch davor, diese Illusion für euch selbst zu akzeptieren. Wahrscheinlich haben viele von euch Intuitionen über eure Klienten, wenn ihr sie zum ersten Mal trefft. Vielleicht gibt es einen bestimmten Typ eines Klienten. Er betritt den Raum und noch bevor er spricht, richtet ihr euren Blick nach oben und wisst, mit diesem wird es sehr, sehr hart werden. Und mit diesem habt ihr wirklich eine schwierige Zeit vor euch. Es wird dann ein ziemlich langwieriges und umständliches Projekt für euch werden, diesem Menschen zu den Wahlmöglichkeiten zu verhelfen, die er als Therapieziel für sich wünscht. Vor allem, da ihr ja noch gar nicht wisst, um welche es sich handelt. Ein anderes Mal, bevor ein neuer Klient überhaupt spricht, wisst ihr schon, dass es interessant werden wird, geradezu eine wahre Freude. Ihr wisst, es wird einen zündenden Funken geben, es wird einen Hauch von Abenteuer und Aufregung dabei sein, wenn ihr diesen Menschen zu neuen Verhaltensmustern verhelft. Wie viele von euch haben solche Intuitionen? Ich hätte gerne einen Freiwilligen. Wenn du so eine Intuition hast, merkst du dann, dass du sie hast? Frau, wie ist diese Erfahrung? Wir werden dir helfen. Hör dir zuerst genau die Frage an. Ich möchte, dass ihr alle übt, diese Frage zu stellen. Sie lautet, wie kannst du wissen, ob du gerade eine Intuition hast? Sie blickt nach links oben. Ja, genau, dadurch weißt du es. Sie hat nichts gesagt, das ist das Interessante. Als Reaktion auf die Frage, die ich ihr stellte, ging sie gerade durch einen nonverbalen Prozess. Er ist die genaue Kopie desjenigen Prozesses, den sie in dem Augenblick durchläuft, in dem sie die Intuition tatsächlich hat. Und er war die Antwort auf die Frage. Wenn ihr sonst nichts aus diesem Workshop mitnehmt, nehmt dieses mit. Ihr werdet immer Antworten auf eure Fragen bekommen, vorausgesetzt, ihr habt den sensorischen Apparat, um sie zu bemerken. Und selten wird der verbale oder bewusste Teil der Antwort relevant sein. Okay, gehen wir zurück und zeigen es noch einmal. Wie kannst du wissen, ob du gerade eine Intuition hast? Frau, nun, dazu muss ich auf den Dialog von vorhin zurückkommen. Ich habe versucht, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und für mich war es das Symbol einer... Was für eine Art Symbol? Was war es, was du gesehen, gehört und gefühlt hast? Frau, es sah vor meinem geistigen Auge, als wenn... Ja, was sah es vor deinem geistigen Auge? Es war ein Bild. Nun, die gesamte Information, die wir eben verbal von ihr erhielten, ist vollständig redundant. Wenn ihr vorhin Gelegenheit hattet, ihre nonverbale Antwort auf die anfängliche Frage zu beobachten. Alles, was sie gerade verbal präsentierte, zeigte sie vorhin viel eleganter nonverbal. Wenn ihr eine Behauptung aufstellt oder einer Person eine Frage stellt, wird sie euch immer die Antwort nonverbal geben, ganz gleich, ob sie bewusst sagen kann, was es ist oder nicht. Voraussetzung dafür ist, dass ihr eure sensorischen Kanäle klärt und auf sensorische Erfahrung achtet. Es gibt sehr viele unterschiedliche Wege, Informationen über Repräsentationssysteme zu bekommen. Die einfachste Möglichkeit, mit dem Training eurer Sinne anzufangen, ist diese. Menschen machen bestimmte Bewegungen mit den Augen, die euch anzeigen, welches Repräsentationssystem sie gerade benutzen. Wenn eure Klienten den Therapieraum betreten, überlegen sie sich, was sie tun wollen. Entweder visualisieren sie oder sie erzählen sich selbst, was sie sagen werden. Oder sie achten auf ihre Gefühle, die sie euch beschreiben wollen. Dabei gehen sie in sich, um sich die jeweilige Information zugänglich zu machen. Sie machen dabei typische Gesten, über die jeder von uns unbewusst etwas weiß und die noch in der ganzen Geschichte der Psychologie von niemandem jemals explizit beschrieben worden sind. Zum Beispiel eine Standardgeste. Man stellt jemandem eine Frage und er sagt, lass mich sehen. Und sein Blick geht nach oben links, wobei er seinen Kopf in die gleiche Richtung dreht. Wenn Menschen nach oben sehen, erzeugen sie internale Bilder. Glaubt ihr das? Es ist alles gelogen. Alles, was wir euch hier erzählen werden, ist gelogen. Alle Generalisierungen sind Lügen. Da wir keinen Anspruch auf Wahrheit oder Exaktheit haben, werden wir euch in diesem Seminar fortwährend belügen. Es gibt nur zwei Unterschiede zwischen uns und den anderen Lehrern. Der eine ist, dass wir am Anfang unserer Seminare ankündigen, dass alles, was wir sagen, gelogen ist, während andere Lehrer das nicht tun. Die meisten von ihnen glauben an ihre Lügen. Sie merken nicht, dass sie erfunden wurden. Der zweite Unterschied ist der, dass die meisten unserer Lügen recht gut funktionieren, wenn ihr so tut, als wären sie wahr. Als Modellbauer sind wir nicht daran interessiert, ob das, was wir euch anbieten, wahr ist oder nicht. Ob es genau richtig ist, beziehungsweise neurologisch als richtig nachgewiesen werden kann. Oder ob es eine angemessene Repräsentation der Welt ist. Wir sind nur an dem interessiert, was funktioniert. Ich möchte gerne, dass drei Freiwillige hier hochkommen. Als nächstes möchte ich Fran, Harvey und Susan hier oben einige Fragen stellen. Alles, was ich von euch anderen möchte, ist, dass ihr euren sensorischen Apparat klärt. Denn es könnte sein, dass ihr euch an irgendetwas erinnert, während ihr hier sitzt und inneren Bildern darüber nachhängt oder mit euch selbst darüber spricht oder ihr habt bestimmte Gefühle zu dem, was hier gerade passiert. Als Lernstrategie für die letzten Minuten schlage ich euch Folgendes vor. Klärt einfach euer Erleben. Bringt euren inneren Dialog zur Ruhe, überprüft und versichert euch, ob sich euer Körper in einer bequemen Lage befindet, sodass ihr ihn eine Zeit lang so lassen könnt und erzeugt keine inneren Bilder. Achtet mit eurem sensorischen Apparat einfach darauf, welche Beziehungen ihr zwischen den Fragen, die ich diesen drei Leuten hier stellen werde, und ihren nonverbalen Antworten entdecken könnt. Ich möchte, dass ihr besonders auf die Bewegungen und Veränderungen ihrer Augen achtet. Es gibt noch eine Menge anderer Dinge zu beobachten, auf die wir, da sie auch nützlich sind, später zurückkommen. Achtet jetzt nur auf diesen Teil ihrer nonverbalen Antwort. Ich werde euch dreien hier oben gleich einige Fragen stellen. Ich möchte, dass ihr die Antworten auf diese Fragen findet, aber verbalisiert sie nicht. Wenn ihr damit zufrieden seid, die Antwort zu wissen, oder nach einigem Suchen entscheidet, dass ihr sie nicht wisst, dann brecht ab. Ihr braucht mir keinen verbalen Output zu geben. Behaltet die Antwort für euch. Es gibt in den Vereinigten Staaten ein interessantes Phänomen, Verkehrsampeln genannt. Ist bei einer Verkehrsampel das rote oder das grüne Licht oben? Wie viele Verkehrsampeln habt ihr heute auf eurem Weg ins Hotel passiert? Welche Farbe haben die Augen eurer Mutter? Wie viele verschiedenfarbige Teppiche hattet ihr in eurer letzten Wohnung? Fran starrt auf jede Frage hin geradeaus. Harvey blickt nach oben links, Susan nach oben rechts oder manchmal geradeaus. Nun, habt ihr irgendwelche Bewegungen ihrer Augen bemerkt? Habt ihr systematische Veränderungen gesehen? Okay. Speichert diese Information noch einen Moment. Dies sind differenzierte Menschen und sie geben mehr als eine Antwort. Achtet jedoch auf das Gemeinsame der Antworten, die sie auf diese Kategorie von Fragen gaben. Jetzt werde ich die Fragen etwas ändern. Und ich möchte, dass ihr darauf achtet, ob es in der Art ihrer Antworten einen systematischen Unterschied gibt. Denkt an eure Lieblingsmelodie. Welcher Buchstabe kommt im Alphabet vor dem R? Könnt ihr die Stimme eurer Mutter hören? Fran und Harvey blicken nach unten links, während sie sich nach jeder Frage die Information zugänglich machen. Susan blickt nach unten rechts. Nun, es gab einen Unterschied zwischen diesen Antworten und denen davor. Jetzt werde ich meine Fragen wieder verändern. Kennt ihr das Gefühl, wenn beim Schwimmen das Wasser um euren Körper streicht? Was passiert, wenn ihr im Winter in einem warmen, gemütlichen Haus seid und dann nach draußen in die Kälte geht? Fran und Harvey blicken nach unten rechts, während sie sich nach jeder Frage Zugang zu der Antwort verschaffen. Susan blickt nach unten links. Könnt ihr zwischen der Art der Fragen, die ich stellte, und der Art der Augenbewegungen, die ihr gesehen habt, einen Zusammenhang erkennen? Was habt ihr gesehen als sinnliche Erfahrung, tatsächlich gesehen, während ich diese Fragen stellte? Mann, mir fiel hauptsächlich auf, dass Susan dann nach oben blickte, wenn es schien, als male sie sich etwas aus. Und dann kam es vor, dass sie geradeaus blickte. Okay, ich stimme dir zu. Woher weißt du, ob sie sich etwas ausmalte? Das ist eine Annahme von dir. Welche Frage stellte ich, auf die diese Bewegung die Antworten waren? Mann, die Farbe der Augen, wie viele Ampeln, als wenn sie sich die Kreuzungen ausmalte. Genau, meine Fragen erforderten als Voraussetzung ihrer Beantwortung visuelle Information. Und die Antworten, die dir aufgefallen sind, waren eine Menge nach oben gerichteter Bewegungen. Zu welcher Seite? Ist euch irgendeine Präferenz aufgefallen? Frau, Susan blickte nach rechts. Sie blickte nach rechts, weil sie Linkshänderin ist. Weil sie Linkshänderin ist, blickte Susan nach rechts? Sie blickte nicht jedes Mal nach rechts. Pass auf. Susan, weißt du, wie du mit langem, leuchtend rotem Haar aussehen würdest? Weißt du, wie du aussehen würdest, wenn du einen Bart hättest? Weißt du, wie du aussiehst, während du jetzt hier sitzt? Ihre Augen bewegten sich nach oben links. Wie bewegten sich ihre Augen diesmal? Nimm links und rechts von ihr aus gesehen. Du sagtest, dass sie typischerweise nach oben rechts blickte, als sie vorhin die visuell orientierten Fragen beantwortete. Welche Augenbewegungen hast du eben gerade gesehen als Antwort auf die letzten Fragen? Diesmal erweiterten sich ihre Augen und bewegten sich nach oben links und zurück. Also blickt sie nicht jedes Mal nach oben rechts. Manchmal blickt sie nach oben links. Es gibt einen systematischen Unterschied zwischen der Art der Fragen, die ich gerade eben stellte, und der Art von visuellen Fragen, die ich vorhin stellte. Kannst du den Unterschied benennen?